Gelobt sei Jesus Christus. Der Gefangene. Hörspielmonolog nach einer wahren Begebenheit. Von Friedrich Arni. Die Wahrheit ist, ich habe ihn umgebracht. Ich war's. Es ist wie ein Glück, ein Geschenk für mich, dass wir uns heute wiedersehen können, so kurz nach der Beerdigung gestern. Damals meine Schwester und jetzt. Es ist ein Geschenk, dass Sie heute Zeit haben für meine große Not und Pein. Die zwei Worte habe ich manchmal in meinen Briefen. Es war fast eine Brücke nach Hause. Ich schrieb an meine Familie, die sich vielleicht gewundert hat, dass da einer von Stuttgart aus nach Offenburg schreibt. Statt einfach anzurufen. Meine Frau hat nicht geantwortet. Meine Tochter nicht, mein Sohn nicht. Niemand. Das muss man verstehen, ich verstehe das. Ich will ein Geständnis ablegen. Dann kommen Sie zu mir in die Kirche, haben Sie gesagt, als ich anrief. Vorhin beim Reinkommen. Auf ihrem Gesicht war kein Lächeln, aber ein Ausdruck von Freundlichkeit und ich bildete mir ein, ihre Augen würden auf mir ruhen und mich nicht taxieren wie einen Eindringling, dessen Absichten und Hintergedanken man herausfinden muss, bevor man das Wort an ihn richtet. Sie sagten, dann kommen Sie am besten sofort zu mir in die Kirche. Nicht ins Pfarrhaus. In die Kirche sollte ich kommen. Ihr Händedruck war fest, Sie würden mich anhören. Deshalb sagte ich, gelobt sei Jesus Christus. Sowas habe ich früher nie gesagt. Mein Unglaube hat Sie nicht gestört damals, als meine Schwester starb und wir... Als meine Schwester ging und ich... Es riecht nach Kerzenwachs und Blumen und Politur. Es erinnert mich an meine Kinderzeit. Ich war Ministrant und nahm jeden Sonntag am Gottesdienst teil. Später ging ich nur noch selten zur Messe, sehr selten. Ich wusste nie, was ich beichten sollte. Ich hatte nie was angestellt. Man darf jetzt sitzen hier drin. Muss nicht mehr knien. Früher gab es keine Sitzgelegenheit. Und es ist auch heller als früher. Ob es später noch heller sein wird? Entschuldigen Sie. Als Schüler hatte ich feuchte Hände und mein Herz schlug schnell, kaum dass ich mich im Beichtstuhl niedergekniet hatte. Ich fühlte mich beengt und eingesperrt und 100 Augen ausgeliefert. Ich musste mich jedes Mal räuspern, bevor ich den ersten Satz rausbrachte. Ich möchte ein Geständnis ablegen. Ja. Ja, ich bin bereit zu gestehen. Es war März, wie jetzt. Vor 22 Jahren, da habe ich einen Menschen ermordet. Das hat niemand je erfahren. Nur meine Schwester. Pfarrer Kellerer, Sie müssen sagen, du hast tiefe Schuld auf dich geladen und dafür musst du büßen mit dem eigenen Tod. Zwei Verbrechen hast du begangen. Und das zweite wiegt noch schwerer als das erste. Sie dürfen mir nicht widersprechen. Das dürfen Sie nicht. Dafür habe ich die ganze Nacht gebetet. Nicht weit von hier, vorn in der Eschenstraße. Da habe ich gebetet, dass Sie mich verurteilen zum Tod, den ich verdiene und akzeptiere. Ich habe in einem Schuppen gebetet. In dem Schuppen lag der Vorderlader, die alte Pistole, die Mordwaffe. Mein Vater hatte ihn mir vererbt, den Vorderlader. Ich hatte nie Interesse an Waffen. Als meine Frau mich damals überredete, Mitglied in einem Verein zu werden, entschied ich mich für einen Sportschützenverein. Sportschützenverein Holberg. Dort war mein Vorderlader eine Kuriosität. Ich durfte trotzdem damit schießen. Man bewunderte meine Treffsicherheit. Überraschte mich selber. Nach einem Jahr kündigte ich die Mitgliedschaft in Holberg. Die regelmäßigen Treffen machten mir keine Freude. Meiner Frau sagte ich, es wäre wegen dem Vorderlader, der sei zu unberechenbar. Und Geld für eine moderne Waffe wollte ich nicht ausgeben. Dafür hatte meine Frau Verständnis. Ich hatte die Waffe nicht geladen. Das ist alles eine große Unverständlichkeit für mich bis heute. Ich weiß nicht, wie die Kugel da reingekommen ist in den Lauf. Das weiß ich nicht. Bis heute nicht. Nach 22 Jahren nicht. Ich wollte doch keinen Menschen erschießen. Ich bin doch da nicht rein mit der Absicht, ich richte ein Blutbad an. Ich habe das Geld gebraucht, sonst nichts. Ich wollte das Geld, das Geld. Die Perücke war von meiner Schwester. Die rote Brille mit den großen falschen Augen auch. Lilo hat die Sachen zu Fastnacht getragen. Geblümten Kittel dazu. War bloß so eine Fastnachtsverkleidung von ihr, nichts Besonderes. Den Kittel habe ich natürlich nicht verwendet. Ich wollte mich nicht als Frau verkleiden, nur nicht erkannt werden. Die haben schon gemerkt, dass ich ein Mann bin. Habe meine Stimme auch nicht groß verstellt. Jetzt sage ich alles. Hören Sie? Jetzt, am 4. März. Es war fast wieder Winter, damals, in Siegsheim. Die haben dort auch einen Schützenverein, daher kannte ich die Sparkasse. Ich war bei einer Vereinssitzung zum Vorgespräch, kurz nachdem ich in Holberg ausgetreten war, wollte mich umschauen in Siegsheim auf Wunsch meiner Frau. Auf der Heimfahrt nachts sehe ich die Sparkasse. Das war wie eine Vision. Ich schwöre bei Gott, ich hatte vorher nie an so etwas gedacht. Ich hatte niemals verbrecherische Absichten. Die Sparkasse. Ich fahre vorbei, halt an und schalte den Motor aus. Kurbel das Fenster runter, streck den Kopf raus, schau mich um. Da ist die Bank. Beleuchtetes Fenster. Wie spät? 10 vorbei. Alles still in Siegsheim. Und ich sitze hinterm Lenkrad und denke, wie leicht es sein müsste, in die Bank zu gehen und Geld zu stehlen. Dann fuhr ich zurück zu meiner Frau Gabriele und Jasmin, meiner Tochter, die im Januar 3 geworden war. Ich sagte, dass mir auch der Siegsheimer Verein nicht gefallen habe und dass ich nach einem anderen Ausschau halten würde. In jener Märznacht 1988, Herr Pfarrer, habe ich beschlossen, die Bank zu überfallen. Denn ich wollte, dass meine Frau, die ich geliebt habe und die mir eine Tochter geschenkt hat, wenn die kleine Jasmin gelächelt hat, ging in tiefer Nacht die Sonne auf. Ich wollte, dass meine Frau nie mehr Angst hat, dass der Gerichtsvollzieher noch einmal kommt, weil ich meine Kredite nicht zurückzahlen kann. Ich wollte, dass ihr Gesicht wieder so hell wird wie das unserer Tochter Jasmin. Dafür hätte ich alles getan. Das, was dann geschah, wollte ich nicht. Glauben Sie mir, Herr Pfarrer. Ich bitte, ich möchte, dass Sie, ich will Geld. Das war mein Satz. Ich habe die Pistole hochgehalten. Der Hahn war nicht gespannt, das schwöre ich Ihnen, der Hahn war nicht gespannt. Der Kassierer schaut mich an, junger Mann, jünger als ich, ich war 32 damals. Der Hahn war nicht gespannt. Wenn ich noch einen Tag länger gezögert hätte, hätte ich meinen Schwiegervater, diesen stadtbekannten Optikermeister, mit seinen 4 Filialen im Umland zur Rede gestellt. Wahrscheinlich nicht nur mit Worten. Mit der Faust in die Fresse! Das verstehen Sie nicht. Wegen diesem selbstherrlichen Weißkittelnickel habe ich doch das Haus mit dem riesigen Garten überhaupt erst gemietet. Und habe eine Spülmaschine und eine Gefriertruhe angeschafft und einen Fernseher und einen Bauernschrank mit Schnitzereien drauf, alles auf Kredit. Wie denn sonst? Bloß damit der Weißkittelnickel begreift, wie ich mich als kleiner Filialleiter vom Supermarkt mit 1.000 Mark im Monat um meine Tochter kümmere, sein Enkelkind. Wie ich mich kümmere. Ich habe mich immer gekümmert. Weißkittelnickel. Da musste die Jasmin immer kichern, wenn ich ihren Opa so genannt habe. Sie fand das spaßig. Lustig! Kann nichts, will nichts, taugt nichts. Mir hat er solche Ausdrücke nicht ins Gesicht gepfeffert, seiner Tochter schon, der Gabriele, das weiß ich alles. Brillennickel gibt's immer noch. Macht jetzt ein Neffe, hat aber nur noch eine Filiale im Land. Die Konkurrenz hat auch keine Tomaten auf den Augen. Und dann hat der Kassierer das Geld aus der Kasse genommen. Das war ja noch möglich damals. Da war ja noch echtes Bargeld vorhanden. 5:08. Der Hahn von dem Vorderlader war nicht gespannt. Hinterm Tresen der junge Kassierer, 2 Meter rechts von mir die Frau, blauer Mantel, weißes Kopftuch, weiß mit Rosen drauf. Große blaue Augen, blauer Mantel, blaue Augen. Sie schaut mich an die ganze Zeit. Ich hatte 2 Plastiktüten vom Ginger dabei. Der Supermarkt, wo ich früher gearbeitet habe, der existiert nicht mehr, keine Filialen mehr. Geschluckt von der Konkurrenz. Das war nicht verdächtig mit den Tüten. 100.000 haben beim Ginger eingekauft. Ich sag, ich will Geld. Ich richte die Pistole auf den Kassierer, seine Hände zittern. Er stopft das ganze Geld in die eine Tüte, die andere bleibt leer. So viel Geld war das nun auch wieder nicht. Still war's. Ganz still. Aber die Plastiktüte hat geknistert. Ich beweg mich nicht, der Kassierer auch nicht, die Frau auch nicht. Wie eine Explosion donnerte der Schuss in der Stille. Als der Kassierer mir den Beutel mit dem Geld über den Tresen gereicht hat, habe ich die leere Tüte schnell in die Jackentasche gesteckt, mit der Hand, in der ich die Pistole hielt, den Vorderlader. Habe ich da den Hahn gespannt, als ich die leere Tüte in die Tasche getan habe? Ich hob den Arm, aber ich zielte auf niemand, auf wen denn? Und wieso? Die waren doch alle still und standen starr und haben nichts gemacht. Der Kassierer, die Frau in dem blauen Mantel. Nein, die Frau hat was gemacht. Die Frau macht eine Bewegung zu mir her, als würde sie mich angreifen. Die Kugel schießt, der Vorderlader schießt, die Kugel schießt ihr in die Brust und mir rutscht die Pistole aus der Hand. Durch den Körper der Frau geht ein Rucken, es haut sie nach hinten und ich sehe, wie sie fällt. Ihr Kopf kippt rückwärts weg und dann ein dumpfer Schlag. Ob ich gerannt oder einfach gegangen bin, weiß ich nicht mehr. Was ich sicher weiß, ist, ich habe den Vorderlader vom Boden aufgehoben. Und ich glaube, der Kassierer stand immer noch hinterm Tresen. Die ganze Zeit hat er dort ausgeharrt, obwohl der Schuss gefallen und die Frau nach hinten weggestürzt ist. Dann sitze ich im Auto und nehme die Perücke und die rote Brille ab und fahre weg. Und es nieselt immer noch mehr als vorher. 2 Stunden bin ich rumgefahren. Übers Land, quer durch Offenburg. Zu Hause war meine Schwester zu Besuch, die Lilo. Damals arbeitete sie auf der Gemeinde in Vorderweiler. Sie war weggegangen aus Offenburg, aber wir sind uns immer nahe geblieben. Sogar Sachen von ihr habe ich aufbewahrt im Haus. Sachen aus der Kinderzeit, Spielzeug, Ketten, Ringe aus dem Kaugummiautomaten, die ich ihr geschenkt habe. Kleider von ihr liegen auch noch irgendwo in Schachteln. Und die Perücke. Und die rote Brille mit den großen Augen. An dem Abend haben wir gemeinsam gegessen. Lilo, meine Frau und Jasmin, die von Lilo ein weißes Röckchen mit rosa Tulpen drauf geschenkt bekommen hatte. Das hat sie gleich angezogen und war ganz stolz und hat sich vor dem Spiegel gedreht. Meine Schwester fragte mich, wie mein Tag gewesen sei, und ich habe ein paar harmlose Dinge erzählt. Sie hat mich eigenartig angeschaut, immer wieder. Diesen Blick hatte sie schon als Kind. Ihren Lügendurchleuchtungsblick. Das weiß ich noch, Herr Pfarrer. Da setzt meine Erinnerung wieder ein. Aber ich denke jedes Mal, das sind Erinnerungen an einen Fremden. Ich parkte in der Garage, steckte die Perücke und die rote Brille in die leere Tüte, stieg aus und öffnete den Kofferraum. Da lag die andere Tüte. Ich schaute hinein, ich wollte sehen, ob das Geld noch da ist. Ich wollte es anschauen, die Scheine, die Münzen. Der Kassierer hatte alles reingefüllt, was in der Kasse war. Das war alles da, in meinem Kofferraum. Ich nehme die Tüte und den Vorderlader heraus, schließe den Deckel und trage die 2 Tüten unterm Arm wie jemand, der vom Einkaufen heimkommt. Ich lege die Sachen auf den Boden, ziehe das Garagentor runter und sperre ab. Gewohnheit. Dann gehe ich durch den Garten hinters Haus zum Geräteschuppen. Niemand hat mich gesehen. Meine Frau und meine Schwester waren in der Küche, wo das Fenster zur Straße rausgeht. Alles lief reibungslos. An der Rückseite des Hauses ist ein separater Kellereingang. Unten im Partyraum kniete ich mich auf den ausgebleichten Teppich und schob die Plastiktüte mit dem Geld und die andere mit der Perücke und der Brille unter den Gläserschrank. Wir waren erst 1 Jahr zuvor in das Haus gezogen. Seitdem hatte keine einzige Party stattgefunden. Wen hätten wir auch einladen sollen? Wen denn? Ein blöder Depp bin ich gewesen. So ein Depp! Haus gemietet, Garten drumrum, neue Möbel. Und beim Ginger ging die Welt unter. Meine Mitarbeiter wussten alle Bescheid. Die Filiale in Offenburg sollte geschlossen werden. War klar. Stadtrandlage, trotzdem lausige Parkplatzsituation. Aus der Zentrale kam die Botschaft, zu viele Klagen wegen abgelaufener Lebensmittel. Dafür war ich verantwortlich, ja. Die Lebensmittel waren aber nicht abgelaufen. Die waren auch nicht verschimmelt. Das war alles ein Vorwand. Das war alles Beschiss und Betrug und Vernichtung. $1,200 habe ich im Monat verdient. Brutto. Aber ein Haus mit Garten. Gefriertruhe. Wichtig. Damals bekam man auf der Bank schnell einen Kredit als Filialleiter. Die Frau des Bankdirektors kaufte auch beim Ginger ein. Aber die Zinsen müssen bezahlt werden, egal wie viel Geld die Frau des Bankdirektors bei uns im Supermarkt ausgibt. Meine Schwester wollte das ganze Wochenende bei uns bleiben, das heißt, bei mir. Meine Frau hatte beschlossen, mit Jasmin zu den Großeltern nach Radolfzell zu fahren, wo die ein kleines Haus besaßen. Ich musste am nächsten Tag arbeiten, wir hatten samstags bis 2 Uhr geöffnet. Meine Schwester war immer froh, wenn sie ein paar Stunden aus Vorderweiler rauskam. Es machte ihr nichts aus, allein in unserem Haus zu sein. Lilo war gern allein, wie ich. Wir sind uns sehr ähnlich. Wir waren es, wollte ich sagen. Vor dem Haus haben wir uns alle verabschiedet. Ich hielt Jasmin im Arm, sie trug das neue weiße Kleidchen mit den rosa Tulpen und freute sich so, dass sie bald wieder mit ihren Großeltern am See herumtoben konnte. Sie stand so gern am Ufer und winkte, ganz gleich, ob da ein Schiff fuhr oder nicht, war immer eine Winkerin, wie meine Schwester, die Lilo. Am Samstag in der Arbeit rief jemand aus der Zentrale an und meinte, man sei mit den aktuellen Verkaufszahlen nicht zufrieden. Dabei hatte das Jahr im Vergleich zu anderen Quartalen durchaus umsatzfreudig begonnen. Wenn die Lage sich nicht bessere, sagte der Mann am Telefon, sei die Schließung der Filiale zum Jahresende unvermeidlich. Punkt. Es war ein Samstag. In der Kaffeepause rutschte mir beim Zeitunglesen die Tasse aus der Hand und ging kaputt. Meine Hände waren schweißnass. In meinem Kopf war was explodiert. Meine Kollegin brachte mir ein Glas Wasser und wischte den Kaffee vom Boden auf und kehrte die Scherben zusammen. Ich schaute ihr zu. Dann schaute ich wieder auf die Zeitung, auf das Foto der Frau mit dem Namen darunter. Manuela Gehring. Die Frau hieß Manuela Gehring und sie hatte 2 Kinder. Und sie war zur Sparkasse in Siegsheim gegangen, um jeweils 20 Mark auf das Sparbuch ihrer beiden Söhne einzuzahlen. Die Söhne heißen Michael und Benjamin, der Mann heißt Armin. Um 3:15 war ich zu Hause und lief in den Keller und klammerte mich am Tresen fest. Ich kriegte keine Luft, in meinem Kopf war ein einziges Krachen. Zehnmal hintereinander habe ich den Artikel in der Zeitung gelesen und die Fotos angeschaut. Samstagnachmittags am Tresen in unserem Partykeller. Das bin ich, der das getan hat. Das bin ich, den die Polizei sucht. Ich bin der kaltblütige Räuber, der auf der Flucht eine Kundin erschossen hat, eine Mutter. Und die 2 Buben müssen jetzt vom Vater allein versorgt werden, einem Postler. Sein Bild ist in der Zeitung, in allen Zeitungen. Scheißgeld. Du Scheißgeld! Ich wollte den Kredit möglichst schnell abbezahlen, innerhalb von 12 Monaten. Und die Miete muss pünktlich überwiesen werden, knapp 500 Mark. Ohne das Geld meiner Frau hätten wir uns das alles ohnehin nicht leisten können. Sie ist gelernte Optikerin und arbeitete halbtags bei ihrem Vater mit. Sie hat es gern gemacht. Wollte nicht nur Hausfrau sein und Kinder großziehen. Als unser Janis geboren wurde, da war die Jasmin schon 10 und ziemlich selbstständig. Da hat meine Frau nur noch 2-mal in der Woche bei ihrem Vater gearbeitet. Sie wollte auf keinen Fall gar nicht mehr berufstätig sein. Die Gefriertruhe hätte es nicht gebraucht. den neuen Fernseher auch nicht. Und dann wollte meine Frau, dass wir ein Klavier kaufen. Für die Jasmin. Und für sie selber. Sie hatte früher mal gespielt. Sie meinte, wir hätten noch Platz im Haus. Und das Geld? Jemand hat die Kugel in den Vorderlader reingetan. 12.387 Mark und 14 Pfennige. Meine Beute. Wegen 12.387 Mark und 14 Pfennigen ist das alles passiert. Ich stopfte gerade das ganze Geld zurück in die Tüte, als ich ein Geräusch hörte. Ich drehte den Kopf. In der Tür stand Lilo, meine Schwester. Was hast du vor, Jakob? Sie kommt auf mich zu und sagt, du bist's gewesen. Und ohne zu zögern erwidere ich, ja. Ja. Und jetzt willst du dich stellen, sagt sie. Warum hat sie gefragt? Und ich frage zurück, was sie damit meint. Und sie hört nicht auf, mich anzuschauen und sagt, warum willst du dich stellen? Da strecke ich den Arm aus und zeig zum Tresen, wo die Zeitung aufgeschlagen liegt. Hast du das nicht gelesen, frage ich. Und sie sagt, doch. Du hast jemanden aus Versehen erschossen. Jemanden aus Versehen erschossen. Und Lilo legt ihre Wange an meine, wie sie es in den Nächten in der Kinderzeit getan hat, wenn es draußen fürchterlich blitzte und donnerte. In diesem Moment war alles entschieden. Ich dachte an meine Tochter Jasmin, sie war erst 3 und sie brauchte mich. Und als 7 Jahre später Janis geboren wurde, war ich anwesend und nicht hinter Gittern. Ich war da. Und Lilo hat geschwiegen für mich. Hat geschwiegen bis zu ihrem viel zu frühen Tod. Sie war erst 37. Lieselotte. Den Namen hat sie sich verbeten, schon in der Schule. Alle nannten sie Lilo. Am 1. April kam der Brief aus der Zentrale, dass die Filiale bereits zum 31. August geschlossen würde. Es gab sogar schon Pläne für die Übernahme von Mitarbeitern, die in anderen Filialen hätten anfangen können. Weit fort von Offenburg natürlich, in anderen Bundesländern. Nichts für mich. Ich suchte sofort eine neue Stelle woanders im Ort. Über einen Bekannten erfuhr ich, dass in einer Grundschule ein Hausmeisterposten frei geworden war. Ich ging hin, stellte mich der Direktorin vor und eine Woche später unterschrieb ich den Vertrag, knapp 1.000 Mark im Monat. Ich hatte mich finanziell also kaum verschlechtert. Hausmeister, feste Anstellung. Handwerklich bin ich nicht ungeschickt. Natürlich waren da die Kinder, die Lehrer, viele Leute jeden Tag. Herausforderung muss man annehmen manchmal. Habe ich getan. Irgendwann hört das Geschrei auf, in den Ohren zu dröhnen. Hausmeister. In der Werteskala meines Schwiegervaters rangierte der Hausmeister noch unter den afrikanischen Sklaven. In seinen Augen war ich für seine Tochter ein Griff ins Klo. Ungefähr ein Jahr nach meinem Dienstantritt stürzte ein Bub beim Spielen auf dem Pausenhof so unglücklich, dass er sich den Arm auskugelte. Ohne auf die Sanitäter zu warten, trug ich ihn zu meinem Auto und fuhr ihn ins Krankenhaus. Unterwegs fragte ich ihn nach seinem Namen, weil ich seine Mutter benachrichtigen wollte, und er sagt, ich bin der Michi Gehring. Ich bin der Michi Gehring. Ich habe angehalten, obwohl ich den Buben doch so schnell wie möglich ins Krankenhaus bringen wollte. Habe in den Rückspiegel geschaut und wieder weg, das Fenster runtergekurbelt und keine Luft gekriegt. Dann habe ich mich umgedreht und den Namen wiederholt. Und der Bub sagt, er hat gesagt, meine Mama ist von einem Bankräuber erschossen worden. Haben Sie das nicht gewusst? Draußen hupten die Autofahrer. Ich stand doch mitten auf der Straße einfach da. Lautes Hupen kam durchs Fenster rein und ich habe geantwortet, doch. Das weiß ich, Michael. Doch, doch. Da fängt er an zu weinen und sagt, mir tut mein Arm so weh. Können Sie nicht schneller fahren? Fast jede Nacht kam Manuela Gehring im blauen Mantel zu mir. Kommt zu mir und steht dann da, 3 Meter entfernt. Blauer Mantel, weißes Kopftuch, fast jede Nacht und fällt um. Und der Schuss ist so laut in der Nacht, so laut. Eines Tages, ich war in der Schule, als ich es erfahren habe, schraubte neue Glühbirnen im Lehrerzimmer rein, da kam die Nachricht im Radio. Ich stieg vom Stuhl und stand da wie versteinert. In diesem Moment öffnet Frau Dr. Schäfer die Tür, die Direktorin, und fragt, ob es mir nicht gut gehe, weil ich so grausig ausschauen würde. Und ich erwidere, alles sei in Ordnung, ich hätte nur manchmal einen zu niedrigen Blutdruck. Sie holt ihren Mantel und geht. Und im Radio kommt schon der Wetterbericht. Die Polizei hatte einen Mann verhaftet, den sie für den Mörder aus der Siegsheimer Sparkasse hielt. Ich war gerettet. Und die Frau im blauen Mantel tauchte nicht mehr auf. Keine Probleme mehr mit der Bank. Wieder war ein Teil des Kredits zurückgezahlt, fast alles jetzt. Im Keller lagen noch Scheine. Das Hartgeld gab ich nach und nach aus. Die Arbeit in der Schule ging mir gut von der Hand. Manchmal winkte mir der kleine Michael Gehring am Fenster seines Klassenzimmers zu und ich winkte zurück. Jasmin machte uns viel Freude, meiner Frau und mir. Gegen den Verdächtigen wurde ein richterlicher Haftbefehl erlassen, stand in der Zeitung. Als ich meine Schwester in Vorderweiler besuchte, sagte sie, ich solle keine Angst mehr haben. Ich solle endlich wieder Mut entwickeln und in die Zukunft schauen, an Jasmin denken und daran, dass Gabriele gern noch ein zweites Kind hätte. Warum? Ich schrieb einen Brief an die Polizei. Der war's nicht. Ich war's. Beweis: 12.387 Mark und 14 Pfennige wurden gestohlen. Mit freundlichem Gruß. Ich fuhr mit dem Zug nach Straßburg und warf den Brief dort ein. Meiner Schwester gegenüber habe ich den Brief nie erwähnt. Ein Wochenende, an dem meine Frau und Jasmin wieder mal am Bodensee waren. Das ist fast eine schöne Reise gewesen nach Straßburg im Zug. Da sitzen, aus dem Fenster schauen, die Zeit vergehen lassen, einen Kaffee trinken. Der Mann kam auf freien Fuß. Die Suche ging weiter. Ich machte meine Arbeit. Jasmin kam in die Schule. Sie spielte Klavier. Die Ferien verbrachte sie bei ihren Großeltern am Bodensee. Am 10. Geburtstag unserer Tochter teilte meine Frau mir mit, sie sei schwanger. Ich wollte doch jetzt kein Kind mehr. Als sie ungefähr im 6. Monat war, ging ich in den Schuppen im Garten, kramte den Vorderlader raus, steckte eine Kugel rein, zielte auf meinen Kopf und drückte ab. Still war's. Sehr still im Schuppen. Hab mich verfehlt. Bam! Meine Hand ist abgerutscht. Zu nass. Zu blöd, mich selber zu erschießen. Gabriele rannte durch den Garten, hielt den dicken Bauch mit beiden Händen. Ich sagte zu ihr, ich hätte was gesucht und die alte Knarre in die Hand genommen und nicht aufgepasst. War wohl noch eine Kugel drin. Hat sie alles geglaubt. Janis. Auf diesen Namen ließen wir unseren Sohn taufen. Idee meiner Frau, sie hatte auch schon den Namen Jasmin ausgesucht. Ich wartete in der Cafeteria, meine Frau wollte nicht, dass ich bei der Geburt dabei bin. Bei Jasmins Geburt genauso wenig. Janis. Das war ein erhebender Moment, als ich ihn zum ersten Mal im Arm hielt. Meine Schwester kam extra aus Vorderweiler zu uns. Wir haben Wein getrunken, Lilo und ich, während meine Frau noch im Krankenhaus war. Als wir mit den Gläsern anstießen, schaute Lilo mich an, aus ihren großen braunen Augen, ihr Lügendurchleuchtungsblick. Aber ich habe ihr nichts erzählt, nichts von dem Brief an die Polizei, nichts von dem Schuss im Schuppen. Sie hat mir auch nicht alles erzählt. Das Wichtigste hat sie mir verschwiegen. Warum? Drei Jahre nach Janis Geburt wurde sie in ihrer Wohnung bewusstlos. Erst im Krankenhaus erfuhr ich, dass sie einen Hirntumor hatte. Sie wusste es schon an dem Tag, als Janis geboren wurde und wir zu Hause in der Küche saßen, gemeinsam mit Jasmin, die in einem Buch las, wie immer, die kleine Leseratte. Ich würde jetzt am liebsten laut schreien. Ich würde jetzt gern mit den Fäusten gegen die Wand schlagen. Ich würde jetzt gern meine Schwester Lilo sehen, die nie wieder ein Wort gesprochen hat. Kein Wort mehr im Krankenhaus, nie wieder. Bei der Beerdigung hielt ich meinen dreijährigen Sohn an der Hand. Ich habe kein Wort zu ihm gesagt. Überhaupt habe ich dann immer weniger mit ihm gesprochen. Er konnte doch nichts dafür, dass er geboren wurde, obwohl ich nicht wollte, dass da ein Kind kommt und mich dauernd erinnert an den kleinen Michi mit seinem ausgekugelten Arm und an die Frau im blauen Mantel und das alles. Am fünften Todestag meiner Schwester wollte ich, dass die Polizei mich erschießt, auslöscht. Beim Waffenhoffmann habe ich mir eine Gaspistole gekauft. Unmittelbar danach betrat ich ein Schmuckgeschäft, packte den Inhaber an den Haaren, richtete die Waffe auf ihn und sagte: Überfall, sonst nichts. 3 Minuten später standen 2 bewaffnete Polizisten in der Tür. Ein Mitarbeiter hatte heimlich den Alarmknopf gedrückt. Auf dem Revier habe ich gesagt, dass ich niemanden ausrauben wollte. Ich wäre bloß verwirrt gewesen. 8 Monate auf Bewährung. Ein Psychiater attestierte mir keinerlei seelische Schäden. Niemand konnte sich erklären, warum ich den Überfall begangen hatte. Vor dem Richter bereute ich meine Tat. Straffällig gewordener Hausmeister. Schlechtes Vorbild. Frau Dr. Schäfer, die Direktorin, bat mich zu einem Gespräch. Sie hoffte auf Verständnis für ihre Entscheidung, die unvermeidlich sei. Ich bedankte mich für ihr Vertrauen all die Jahre. Das Geld vom Überfall war praktisch aufgebraucht. Janis war 8, Jasmin wurde 18. Hätte öfter mit meinem Sohn sprechen sollen. Er wurde immer verschlossener wie ich. Als würde er in einem Verlies hausen. Manchmal fand nicht einmal seine Mutter einen Zugang zu ihm. 2 wandelnde Verliese. Ich las eine Anzeige in der Zeitung und beschloss, wegzugehen. Die 450 Mark, die noch unter den Karl-May-Bänden im Karton lagen, nahm ich mit. Ich hätte einen neuen Job, sagte ich zu meiner Frau. Wie schön, sagte sie. Ich war Angestellter im Hotel Miramar in Stuttgart. Ich habe... Meine Frau nannte mich einen Kofferträger, aber ich war nicht nur für die Koffer zuständig. Ich fuhr die Fahrzeuge in die Garage und... Nein. Es war doch kein Hotel. Es war ein Club. Club Miramare. Ich war Hausmeister. Das ist die Wahrheit. Niemand in meiner Familie hat je nachgefragt. Ich habe Geschichten von Gästen erfunden. Ich lernte ja genug Leute kennen, Männer, Frauen, verschiedenen Alters. Es stank. Ich habe sauber gemacht, ich habe die Lampen repariert, habe mich um die Möbel gekümmert. Hatte einen gut bezahlten Job, mein Arbeitgeber war ein großzügiger Mann. 20 Kilo verloren. Fing an, Briefe zu schreiben, manche schickte ich ab, keine Antwort. Ich schrieb trotzdem weiter an meine Frau, meine Tochter, meinen Sohn. An Janis schrieb ich 4 lange Briefe, erzählte ihm Dinge aus dem Hotel. Ich kannte ein Hotel in der Nähe unseres Clubs, da saß ich manchmal an der Bar oder in der Lobby und beobachtete die Leute. Ich wollte, dass mein Sohn weiß, dass ich an ihn denke. Ich hätte ihn nicht anlügen dürfen. Ja, Pfarrer Kellerer, ich lüge immer noch zu viel. Das habe ich immer getan, im Großen und auch im Kleinen. Aber ich war gut im Lügen. Hätte es nicht tun dürfen. Und das Geld? Ja, ich habe Geld verdient. Ich habe meine Familie nicht hängen lassen. Ich habe mich doch nicht aus der Verantwortung gestohlen, oder? Oder? Entschuldigung. Ich verspreche, ich werde nicht mehr rumbrüllen. Meine Stimme, ich erkenne sie nicht mehr wieder. Gabriele, meine Frau, sagte mal am Handy zu mir, sie erkenne meine Stimme nicht wieder. Ein einziges Mal rief sie mich an, weil Janis sich einen Tag und eine Nacht lang im Schuppen eingesperrt hatte und nicht wieder rauskam. Sie hatte Angst, er war ja so verschlossen, der Bub. Da hat sie mich ausnahmsweise angerufen und um Rat gefragt. Ich riet ihr, Geduld zu haben und ihn nicht zu drängen. Sie legte einfach auf. Er kam dann freiwillig wieder raus, der Janis, aber erklärt hat er nichts. So wie ich, mein Leben lang. 15 Jahre alt. In den letzten 6 Jahren haben wir uns kaum noch gesehen. Eigentlich brachte mich eines der Mädchen aus dem Club auf die Idee. Sie hat eine italienische Mutter und schwärmt von Venedig, dass es fast peinlich ist. Und ich dachte, ich frag den Janis mal, rief ihn an. Ich sagte, ich würde ihn gern zu seinem 15. Geburtstag nach Venedig einladen. Nur wir zwei, Vater und Sohn, eine Woche lang. Janis hatte keine Lust. Ich redete immer weiter, bis mir auffiel, dass er keinen Ton sagte. War's das? Fragte er am Schluss. War's das? ...1984 war ich einmal mit meiner Frau in Venedig. Da war ich 28. Wir wohnten in einer billigen Pension in der Nähe der Frari-Kirche. An einem kleinen Kanal. Ein Jahr später kam unsere Jasmin auf die Welt. Habe ich nicht wiedergefunden, das Haus am Kanal. Fuhr mit dem Zug hin. Es regnete, als ich aus dem Bahnhofsgebäude trat. Vor dem Bahnhof fließt gleich der Canal Grande. Der Karneval war seit 2 Tagen vorbei, deshalb hatte ich keine Mühe, ein Zimmer zu finden. 35 Euro. Wollte 5 Tage bleiben. Warum? Ich wollte doch eigentlich mit Janis hin. Ich ging wieder in die Kirche. Santa Maria Gloriosa dei Frari, wo ich mit Gabriele gewesen war, wo wir uns an den Händen hielten. Ganz ungeniert am heiligen Ort. Am 7. Tag. Die Tage davor lief ich nur herum, aß kaum was, einen Teller Nudeln in einer Trattoria, trank nur Wasser. Ich war wie ausgehöhlt, bereute schon fast, gekommen zu sein. Bin kein erinnerungssüchtiger Mensch. Ich wollte noch einmal etwas Schönes sehen. Am 6. Tag war es so kalt, dass ich eine Suppe in einem chinesischen Restaurant aß. Weil ich so gezittert habe, ging ich schnell wieder. Das Zittern hat nicht aufgehört. Ich rannte über den Markusplatz quer durch die Taubenschwärme und in der Nacht konnte ich nicht einschlafen. Da waren die Gedanken übermächtig. Eiskalt war's in dem Zimmer. Altes Gemäuer, schwarzer Kanal unterm Fenster. Als ich am Morgen in der Bar gegenüber einen Espresso trinken wollte, musste ich würgen. Ich ließ den Kaffee stehen und lief mit meinem Stadtplan durch die Gassen, bis ich endlich die Kirche fand. Vor der Assunta bekreuzigte ich mich. Das habe ich vorher noch nie getan. Ich bin noch nie ein gläubiger Mensch gewesen. Erbarmungslose Kälte in mir. Und die heilige Maria, sie schaut. Sie hat mich angeschaut. Mich. Den hier. Mich. Ich habe meine Hände zu Fäusten geballt. Ich habe die Arme gehoben hoch zu Assunta und die Kälte gespürt, die durch meinen Körper trieb, als wären da Eisschollen in meiner Blutbahn. Ich hatte den Mund weit aufgerissen, aber das begriff ich erst später. Alles, was ich tat, war schauen und hören und horchen und die heilige Maria sagte: Kehre um und sieh deinen Weg. Kehre um und sieh deinen Weg. Ich wusste doch nicht, wo die Worte herkamen. Da waren die Worte auf einmal in der Apsis und überall. Ich war allein in der Kirche, das müssen Sie mir glauben. Und die Stimme sagte: Bekenne dich zu deinen Taten und geh hin und zeig dein Gesicht und gestehe deine Taten und fürchte dich nicht und trag deine Schuld und sei ein aufrechter Mann und sei ein aufrechter Mann, sagte die Stimme, und ich hörte sie bis in den letzten Winkel von meinem Verlies. Ich bin doch ein Verlies gewesen. Und die Stimme sagte: Steh auf und geh nach draußen, denn du sollst nicht sterben, ohne dich bekannt zu haben zu allem, was in dir ist und zu dem, der du im Innern bist. Und dann blickte sie wieder zum Himmel hinauf und schwieg. Und alles war still. Für eine lange Zeit. Als das Klingeln ertönte, erschrak ich so sehr, dass ich dachte, ich sterb. Und weil ich so erschrak und mich augenblicklich schämte, griff ich in die Tasche und holte das Handy raus und drückte sofort den Knopf und hielt es ans Ohr. Und da hörte ich die Stimme meiner Frau, die sagte, der Jannis hat sich im Schuppen erhängt. Jannis, mein Sohn, hat sich an seinem 15. Geburtstag im Schuppen erhängt. Buch geschrieben, 143 Seiten lang. Ich habe es nicht gelesen, meine Frau will das nicht. Sie weiß nicht, dass ich nicht mehr lange zu leben habe. Ich wollte noch einmal etwas Schönes sehen. Die heilige Maria hat zu mir gesprochen. Heute Nacht war ich heimlich im Schuppen auf unserem Grundstück, hab das Schloss an der Tür aufgebrochen. Drüben im Haus brannte die ganze Nacht eine Kerze am Fenster. Wo haben Sie bloß so zuhören gelernt? Der Tumor sitzt im Kopf wie bei meiner Schwester, das ist richtig so. Sie haben mich nicht verurteilt, obwohl mein Sohn sich umgebracht hat. Wegen mir. Das ist so. Doch. Begleiten Sie mich zur Polizei. Der Gefangene. Hörspielmonolog nach einer wahren Begebenheit. Von Friedrich Arni. Es sprach Matthias Brandt. Ton und Technik Karl-Heinz Runde und Birgit Schilling. Klangfragmente Peter Grabinger. Regie Stefan Hilsbecher. Produktion Südwestrundfunk 2010. Dramaturgie Uta Maria Heim. Schneeflocken. Als ich herkam, war der Himmel fast wolkenlos. 4. März und es schneit. Großmutter sagte immer, geschnitten ist's schon, es fällt bloß noch. Wenn ich die Augen schließe und den Mund öffne, schmeckt der Schnee wie in der Kinderzeit. Schön ist das.